1. Gott richtet das Wort ernüt und mehen gab mir ein wichtige Botschaft für das Volk. 2. Menschensen, prophezeigen die Hirten Israels und erklär ihnen im Namen Gottes, des Herrn, das verhalten inacceptable ist, das ihnen sich selbst weh den, anstatt sich um die Herd zu kommen. 3. Hat zwar die Milch verset, die Wulzer Kledung genutzt und die Fetten Tier geschlachtet, aber hat es versäumt, die Schaft hat sacklich zu führen und zu versorgen. 4. Hat weder die Schwachen gestärkt noch die Kranken geheilt oder die Verletzten verbunden, stattdessen hat die Herd mit unbarmherziger Hart und Tyranne regiert. 5. Mangels einer Verantwortungswahlen Führungsstruten sich die Schaf und Werden schließlich zur Leichten Butte für Elwilden Tier des Felds. 6. Mein Schaf itten Orientierungslos auf Allen Bergen und Hügeln Her, über das Gans Land verteilt, one das sich gemend Ernst haft Meren Verble bemüht oder sie suchte. 7. Aus diesem Grund, Verantwortungslosen Herten, sollte nun die offizielle Botschaft des Herrn Horen. 8. So war ich lebe, spricht Gott, der Herr, weil mein Herd schutzlos gerobt worden den wilden Tyren als Nahrung diente, waren die Herten nereren eigenen Profit im Blick hatten, sich uxer Rechenschaft. 9. Die Schalbhort genor zu, was der Herr uke Herten zu sagen hat. 10. Gott, der Herr, klart hiermit, das gegen dies Herten vorgehen word, im sein Schaf aus ihrer Gewalt zu befreien und ihrer Herrschaft ein Endgültiges Ende zu setzen. 11. Denn der Herr verspricht, dass sich nun persönlich am sein Schaf kommen und sie eigenhändig suchen word. 12. Why ein Hirt sein Verstreet Herd an einem Dunklen Tag wieder einsammelt, so word ich mein Schaf aus allen Orten retten, in die sie waren der Zeit der not vertrieben worden. 13. ICH word SIE AUS den fremden Vulcan und Landen herausführen, SIE in ihre Heimat sammeln und SIE auf den Fruchtbaren Bergen und in den bewohnten Gebieten Israels weiden. 14. Auf den saftigen weiden der Israelis chen hochbienen word ICH ihnen einen sicheren Ruheplatz geben, wo SIE im Überfluss Nahrung finden können. 15. ICH selbst word die Rolle des Herten übernehmen und dafür sorgen, das mein Schaf in Sicherheit ruhen können, klart Gott, der Herr. 16. ICH word die Verirrten suchen, die Verletzten heilen und die Schwachen starken, warend ICH die Arroganten und Gewalttätigen Tier gerecht richten word. 17. Was uch betrifft, mein Herd, so kundig der Herren, dass nun zwischen den Einzelnen Tyren, den Widden und den Bocken, ein gerecht Entscheidung treffen word. 18. Genet es uch nicht, die Bessen wehe den Absugrissen, das auch noch den Rest zertrampelt und das Claire Wasser für die anderen trubbt. 19. Infolgedessen müssen mein Schaf das fressen, was mit ihren Fassen zertreten hat, und das Wasser trinken, das mutwillig verschmutzt hat. 20. Darum spricht Gott, der Herr, zu uch ich word nun persönlich zwischen den starken, fetten Tyren und den schwachen, mageren Schafen erteilen. 21. Weil die Schwachen mit Gewalt beseit gedrängt und mit ihren Hornen gestossen hat, bis sie schließlich aus der Gemeinschaft vertrieben waren, greif ich nun ein. 22. Ich word meiner Herd zu hilf kommen, damit sie nicht lange ausgebütet word, und ich word für gerechtigkeit unter den einzelnen Schafen sorgen. 23. ICH word einen einzigen Hirten einsetzen, meinen Diener David, der sie mit Sorgfalt führen und ihr Bedürfnis dauerhaft erfüllen word. 24. ICH, der Herr, word a Gott sein, warend mein Diener David als Fürstin ihrer mit regiert, dies ist mein fest entschlossens word. 25. ICH word einen Friedensbund mit ihnen schließen und die gefahrlichen Raubtier aus dem Land entfernen, damit sie sogar in der Wüste und in den Walden sicher schlafen können. 26. ICH word sie und die Umgebung meines heiligen Berge segnen und zur rechten Zeit reichlich Regen senden, der ihnen Wohlstanden Siegen bringt. 27. Die Baum werden Früchte tragen und der Boden wird Ertrage liefern, so dass sie in Sicherheit leben und erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich ihr unterdrücken bin. 28. sie wer den nicht lange die Blut fremde Volker sein oder von will den Tyren gefressen wer den, sondern sie wer den in Frieden leben, one von igen jemandem erschreckt zu wer den. 29. ICH wird ihnen Frutschbärs Ackerland schenken, damit niemand mehr durch Hunger umkommt oder die Verachtung der umliegenden Nationen ertragen muss. 30. Dann werden sie zwei Fellows erkennen, das ICH, der Herr, Gott, an ihre Seat binnen das Haus Israel mein Rech Messages vokist. 31. Side mein Herd, die Menschen meine Wade, und ICH bin EU a Gott, lautet die Feierliche Erklärung Gottes, des Herrn.